Wir sind die heiligen drei Könige. Was? Wir sind drei Weise aus dem Morgenland. Und dann schleicht ihr morgens um zwei in einem Kuhstall herum, als hättet ihr nichts Besseres zu tun. Was soll denn daran weise sein? Wir sind Astrologen. Wir kommen aus dem Osten. Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Wir kommen, um das Kindlein zu preisen. Wir wollen ihm in dieser heiligen Nacht huldigen. Was huldigen? Ihr seid wohl besoffen, das ist ja ekelhaft. Raus mit euch, raus, raus! Ihr habt einen Platz mit eurem Gequatsche, wo euer italische Wahrscheinlich verschwindet! Edle Jungfrau, verschwindet! Wir häufen einen Stern. Papa,